Modelltest 3 Teil 1 Sie hören nun 5 kurze Texte. Sie hören jeden Text 2-mal. Zu jedem Text lösen Sie 2 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie zuerst das Beispiel. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage im Radio. Und nun, verehrte Zuhörer, geben wir Ihnen einen Überblick über die Veranstaltungen in Bad Bellingen vom 4. bis zum 15. März. Freitag, 4. März, 7 Uhr. Vogelwelt im Kurpark. Ein morgendlicher Spaziergang mit Karl-Heinz Stubert. Dauer circa 1,5 Stunden. Treffpunkt am Weiher. Montag, 7. März und Samstag, 12. März, 19 Uhr. Martinas Kreativstunde im Malhäusle. Frühlingsdekorationen aus Papier und Pappmaché. Anmeldung erforderlich bei Martina Gemp. Telefon 07635 8215 22. Ich wiederhole 07635 8215 22. Mittwoch, 9. und Dienstag, 15. März, 19 Uhr. Singen und Tanzen unter der Leitung von Erwin Bornemann mit dem Trio Spätlese. Teilnahme frei, Kurhaus. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Und nun, verehrte Zuhörer, geben wir Ihnen einen Überblick über die Veranstaltungen in Bad Bellingen vom 4. bis zum 15. März. Freitag, 4. März, 7 Uhr. Vogelwelt im Kurpark. Ein morgendlicher Spaziergang mit Karl-Heinz Stubert. Dauer circa 1,5 Stunden. Treffpunkt am Weiher. Montag, 7. März und Samstag, 12. März, 19 Uhr. Martinas Kreativstunde im Malhäusle. Frühlingsdekorationen aus Papier und Pappmaché. Anmeldung erforderlich bei Martina Gemp. Telefon 07635 8215 22. Ich wiederhole 07635 8215 22. Mittwoch, 9. und Dienstag, 15. März, 19 Uhr. Singen und Tanzen unter der Leitung von Erwin Bornemann mit dem Trio Spätlese. Teilnahme frei, Kurhaus. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 und 2. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage auf dem Flughafen. Achtung, Achtung! Passagiere des Lufthansa-Fluges LH539 nach München werden gebeten, nicht am Schalter 53, sondern am Schalter 45 einzuchecken. Ich wiederhole. Check-in für die Passagiere nach München, Flugnummer LH539, am Schalter 45. Ebenfalls geben wir die verspätete Ankunft der EasyJet aus London, Flugnummer 215, bekannt. Wegen Nebels wird die Maschine voraussichtlich mit 2 Stunden Verspätung um 19.45 Uhr landen. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Achtung, Achtung! Passagiere des Lufthansa-Fluges LH539 nach München werden gebeten, nicht am Schalter 53, sondern am Schalter 45 einzuchecken. Ich wiederhole. Check-in für die Passagiere nach München, Flugnummer LH539, am Schalter 45. Ebenfalls geben wir die verspätete Ankunft der EasyJet aus London, Flugnummer 215, bekannt. Wegen Nebels wird die Maschine voraussichtlich mit 2 Stunden Verspätung um 19.45 Uhr landen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 3 und 4. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Meldung im Radio. Dass Deutsche gern zum Doktor gehen, ist bereits bekannt. Glaubt man aber der Untersuchung der OECD, sitzen Japaner und Ungarn noch lieber im Wartezimmer einer Arztpraxis. Ein Japaner braucht mindestens einmal im Monat medizinischen Rat. Einem Ungarn reicht statistisch gesehen ein Besuch alle 6 Wochen. Deutsche melden sich im Durchschnitt alle 2 Monate zu einem Arzttermin an. Mit dieser Nachricht, verehrte Hörer, beenden wir nun unseren wöchentlichen Gesundheitsspiegel und wünschen Ihnen Gesundheit und Wohlbefinden bis zum nächsten Mal. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Dass Deutsche gern zum Doktor gehen, ist bereits bekannt. Glaubt man aber der Untersuchung der OECD, sitzen Japaner und Ungarn noch lieber im Wartezimmer einer Arztpraxis. Ein Japaner braucht mindestens einmal im Monat medizinischen Rat. Einem Ungarn reicht statistisch gesehen ein Besuch alle 6 Wochen. Deutsche melden sich im Durchschnitt alle 2 Monate zu einem Arzttermin an. Mit dieser Nachricht, verehrte Hörer, beenden wir nun unseren wöchentlichen Gesundheitsspiegel und wünschen Ihnen Gesundheit und Wohlbefinden bis zum nächsten Mal. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 5 und 6. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören Veranstaltungstipps im Radio. Heute in unserer Sendung geben wir, wie jede Woche, Tipps für unsere Zuhörer, die mal wieder ins Kino gehen möchten. Freitag, 28.10., 15.45 Uhr im Cinemax am Potsdamer Platz läuft Another Year von Mike Leigh, Oscar nominiert für das beste Drehbuch, auch in der Abendvorstellung um 20.30 Uhr. Am Samstag, 29.10., 3 Vorstellungszeiten für The Green Hornet, ein Action-Comic in 3D, um 10.45 Uhr, 16.45 Uhr und 19.45 Uhr im Plaza am Breitscheidplatz. Versäumen Sie am Sonntag, den 30.10., nicht das mitreißende Epos Poll von Chris Kraus, ausgezeichnet mit dem Bayerischen Filmpreis. Vorstellungsbeginn um 15.15 Uhr, 18 Uhr und 20.25 Uhr im Roxy am Fair-Berliner Platz. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Heute in unserer Sendung geben wir, wie jede Woche, Tipps für unsere Zuhörer, die mal wieder ins Kino gehen möchten. Freitag, 28.10., 15.45 Uhr im Cinemax am Potsdamer Platz läuft Another Year von Mike Leigh, Oscar nominiert für das beste Drehbuch, auch in der Abendvorstellung um 20.30 Uhr. Am Samstag, 29.10., 3 Vorstellungszeiten für The Green Hornet, ein Action-Comic in 3D, um 10.45 Uhr, 16.45 Uhr und 19.45 Uhr im Plaza am Breitscheidplatz. Versäumen Sie am Sonntag, den 30.10., nicht das mitreißende Epos Poll von Chris Kraus, ausgezeichnet mit dem Bayerischen Filmpreis. Vorstellungsbeginn um 15.15 Uhr, 18 Uhr und 20.25 Uhr im Roxy am Fair-Berliner Platz. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 7 und 8. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine automatische Telefonauskunft. Hier Zahnarztpraxis Dr. Mannheim. Die Praxis ist zurzeit wegen der Sommerpause geschlossen. Sprechzeiten ab 1.9. montags bis donnerstags von 17 Uhr bis 21.30 Uhr, freitags und samstags geschlossen. Termine nur nach telefonischer Vereinbarung. Im Notfall wählen Sie 041 63 781. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hier Zahnarztpraxis Dr. Mannheim. Die Praxis ist zurzeit wegen der Sommerpause geschlossen. Sprechzeiten ab 1.9. montags bis donnerstags von 17 Uhr bis 21.30 Uhr, freitags und samstags geschlossen.